Wind, Wind, der weht, und ein Gaucho, der steht auf der Sierra. Sein Herz ist gefangen. So grün und die Blumen, die blühen auf der Sierra. Doch weit sind die Stunden, die längst schon entschwunden. Von fern erklingt ein Lied aus alten Tagen. Wie schön war damals die Welt. Der Südwind, der Wind und ein Gaucho, der steht auf der Sierra. Sein Herz ist gefangen. Ein Traum ist vergangen. Aus alten Tagen, wie schön war damals die Welt. Der Südwind, der weht und ein Gaucho, der steht auf der Sierra.